Der Skipper der Eurykel konnte mit keinem seiner Leute zum Konsul gehen. Wahrscheinlich nicht einmal mit seinem ersten Offizier. Und ich würde mich nicht wundern, wenn er sich selbst nicht beim Konsul sehen lassen dürfte, ohne dass der Konsul sofort den Hörer abnimmt und zum Skipper sagt: »Setzen Sie sich bitte, Herr Kapitän. Nur einen Augenblick, dann stehe ich zu Ihren Diensten.« Diese Dienste würde der Skipper vielleicht nicht abwarten, sondern etwas anderes tun. Rinn ins Auto, rauf auf die Eurykel, Anker gehievt und abgesurrt mit 195 und zugeschraubten Tränendrüsen. Die Eurykel bekam alle Leute unter dem Schiffsnotgesetz. Sie kamen rauf, wenn der blaue Peter eingezogen wurde und der Lotse schon an Bord war. Kein Konsul der Erde wird dann verlangen, dass der Skipper nun wieder anhalten und mit einem Mann zum Konsul rennen soll. Das verlangt noch viel weniger irgendeine Hafenbehörde. Früher konnte man den Mann nicht anmustern, weil keiner da war und weil man nicht wusste, dass von der Mannschaft einer sich besaufen und Achtern abkanten würde. Das merkte man erst, als das Lotsensignal gepfiffen wurde und der Mann nicht an Bord war. Selten verriet jemand auf der Eurykel einem anderen seinen wahren Namen und seine wahre Nationalität. Ebenso selten erfuhr man, unter welchem Namen und unter welcher Nationalität jemand angemustert hatte. Kam jemand neu, so fragte ihn der Offizier oder der Ingenieur oder ein Mann, eben irgendeiner, der mit ihm zuerst zu tun hatte: »Wie heißen Sie?« Darauf sagte der Gefragte: »Ich bin Däne.« Damit hatte er zwei Fragen beantwortet, und nun hieß er der Däne oder nur Däne. Mehr zu fragen hielt man für überflüssig. Man wusste meist oder glaubte meist, dass Däne schon gelogen war, und sich mehr anlügen zu lassen, darauf ging man nicht aus. Willst du nicht belogen werden, dann darfst du auch nicht fragen. Um uns an einem faulen Abend, während wir auf der Rede lagen, die Zeit zu vertreiben, erzählte mir Stanislav seine Geschichte und ich ihm meine. Ich erzählte ihm nicht meine wahre Geschichte, sondern eben eine Geschichte. Ob er mir eine wahre Geschichte erzählte, weiß ich nicht. Wie kann ich das wissen? Ich weiß ja nicht einmal, ob das Gras grün ist. Es kann ja in meinen Augen vielleicht nur eine grüne Täuschung verursachen. Aber gute Gründe machen mich glauben, dass die Geschichte, die mir Stanislav erzählte, der vollen Wahrheit entsprach, weil sie den Geschichten aller Reisenden auf toten Schiffen so ähnlich war. Sein Name, den ich, wie die ganze Geschichte, auf dem Eimer nicht verraten durfte, war Stanislav Koslowski. Er war geboren in Posen und dort bis zu seinem 14. Jahre in die Schule gegangen. Indianer und Seegeschichten verlockten ihn, er rannte von Hause fort, kam nach Stettin, verbarg sich dort auf einem dänischen Fischkutter und fuhr mit ihm nach Fünen. Dort fanden ihn die Fischersleute in ihrem Kutter, halb erfroren und halb verhungert. Er sagte, er sei aus Danzig, borgte sich von einem Buchbinder, wo er die Seegeschichten zu kaufen pflegte, den Namen aus und gab ihn als seinen Namen an. Er erzählte weiter, dass er ein Waisenkind sei und von den Leuten, bei denen er in Pflege war, so schlecht behandelt und so verprügelt wurde, dass er ins Meer gesprungen sei, um sich zu töten. Da er aber schwimmen könne, so habe er zu schwimmen angefangen und sich auf dem Kutter versteckt. Er schloss seine Erzählung unter Tränen mit den Worten: »Wenn ich zurück nach Deutschland muss, binde ich mir Hände und Füße zusammen und springe sofort ins Meer. Zu den Pflegeeltern gehe ich nicht zurück.« Die Fischersfrauen weinten alle herzzerbrechend über das traurige Schicksal des kleinen Jungen und nahmen ihn auf. Zeitungen lasen sie nicht, und in die dänischen Zeitungen kam es wohl auch nicht, dass ganz Deutschland nach dem Jungen abgesucht wurde und die grässlichsten Geschichten in Umlauf waren, was wohl alles mit dem Jungen geschehen sein könne. Bei den Fischersleuten auf Fünen musste er schwer arbeiten, aber es gefiel ihm 100-mal besser als in den Straßen von Posen. Und wenn er daran dachte, dass man ihn zu einem Schneider hatte in die Lehre geben wollen, so verging ihm alle Lust, seinen Eltern auch nur das kleinste Zeichen zu schicken, dass er am Leben sei. Die Furcht, Schneider werden zu müssen, war größer als die Liebe zu Vater und Mutter, die er ganz niedlich hassen konnte für ihre Absicht, ihn zu einem tüchtigen Schneider ausbilden zu lassen. Mit 17 Jahren verließ er die Fischersleute mit deren Segenswünschen, um nach Hamburg zu gehen und für große Fahrt zu mustern. In Hamburg war kein Schiff zu haben, und er nahm für einige Monate Arbeit bei einem Segelmacher. Er meldete sich vorschriftsmäßig unter seinem richtigen Namen an, bekam seine Invalidenkarte und ließ sich endlich ein gutes deutsches Seemannsbuch ausstellen. Dann fuhr er los, auf große Fahrt, auf ehrlichen deutschen Schiffen. Dann wechselte er und fuhr auf einem Holländer. Und dann kam der blutige Tanz ums goldene Kälbchen. Als das losging, war er mit seinem Holländer im Schwarzen Meer. Auf der Heimfahrt passierte das Schiff den Bosporus, wurde von den Türken untersucht und er mit noch einem Deutschen wurde herausgeholt und in die türkische Marine gesteckt, unter anderem Namen, weil er seinen richtigen nicht angab. Dann kamen zwei deutsche Kriegsschiffe nach Konstantinopel, die in einem italienischen Hafen gelegen hatten und dort den Engländern, die ihnen auflauerten, entwischt waren. Stanislav kam nun auf eines dieser Schiffe und diente weiter unter türkischer Flagge, bis er eine passende Gelegenheit fand, den Türken den Abschied zu geben. Er fand Heuer auf einem Dänen. Der Däne wurde von einem deutschen Unterseeboot durchsucht und ein Schwede, der auf dem Schiff fuhr und dem er erzählt hatte, dass er nicht Däne, sondern Deutscher sei, verriet ihn an die Offiziere des Unterseebootes. Stanislav kam nach Kiel und wurde unter falschem Namen in die deutsche Kriegsmarine gesteckt. Artilleriedienst. In Kiel traf ihn ein anderer Kuli, mit dem er früher auf einem deutschen Handelsschiff gefahren war. Durch den kam der richtige Name heraus und Stanislav wurde nun mit seinem richtigen Namen in der deutschen Kriegsmarine geführt. Stanislav war dabei, als in der Ostsee zwei sich bekämpfende Nationen, die Engländer und die Deutschen, zu gleicher Zeit Sieger wurden und die Engländer mehr Schiffe verloren als die Deutschen und die Deutschen mehr als die Engländer. Stanislav wurde von dänischen Fischerbooten aufgepickt und ins Dorf gebracht. Da er mit dänischen Fischersleuten umzugehen verstand und da hier ein Bruder jener Frau war, die ihn in Fünen aufgenommen hatte, so lieferten ihn die Fischer nicht ab an die dänische Regierung, sondern versteckten ihn und brachten ihn endlich als Dänen auf einem guten Schiff in Esbjerg unter, mit dem Stanislav wieder auf große Fahrt kam. Diesmal hütete er sich zu verraten, dass er Deutscher sei, und so konnte er allen Unterseebooten, Englischen und Deutschen, ins Gesicht lachen. Die Regierungen vertrugen sich, die großen Räuber setzten sich alle zu einem fetten Versöhnungsbankett nieder und die Arbeiter und kleinen Leute in allen Ländern hatten die Unfallkosten, die Hospitalrechnungen, die Beerdigungskosten und das Versöhnungsbankett zu bezahlen. Dafür durften sie den einziehenden Heeren, die im Felde gesiegt hatten, mit kleinen Fähnchen und Taschentüchern zuwedeln und den übrigen Heeren, die im Felde nicht besiegt waren, mit brausender Begeisterung zurufen: »Macht nüsch, das nächste Mal!« Und als den Arbeitern und den Kleinen schwindlig wurde von der Höhe der Rechnungen, die sie bezahlen sollten, weil die großen Räuber nichts verdient und sogar das noch für die Wohltätigkeit geopfert hatten, da führte man die kleinen Leute an das Grab des unbekannten Kriegers, wo sie so lange standen und man so lange auf sie einredete, bis sie dran glaubten, an die Pflicht des Bezahlens und an die Echtheit des unbekannten Kriegers. Wo man sich keinen unbekannten Krieger leisten konnte, weil man keinen hatte, da schläferte man das Denken der Arbeiter damit ein, dass man ihnen den Dolch im Rücken zeigte und sie raten und streiten ließ, wer ihn reingesteckt habe. Dann kam die Zeit, wo in Deutschland ein Zündholz 52 Billionen Mark kostete, während die Herstellung jener 52 Billionen Mark in Nicht-Billionenscheinen mehr kostete als ein ganzer Eisenbahnwaggon voll Zündhölzer. Da fand es die dänische Kompanie an der Zeit, ihre Schiffe nach Hamburg ins Trockendock zu schicken, zum Überholen. Die Mannschaften wurden entlassen und in ihre Heimat geschickt. Stanislav war mit dem Schiff nach Hamburg gekommen und war nun gleich in seinem Heimatlande. 37. Das dänische Heuerbuch war nicht viel wert. In Dänemark lagen so viele Schiffe auf, dass man kaum auf Musterung rechnen konnte. Und Stanislav wollte endlich wieder einmal ein richtiges Seemannsbuch haben. Er ging zum Seemannsamt, wo er dachte, das Buch zu bekommen. »Müssen Sie erst eine Bescheinigung von der Polizei beibringen?« »Ich habe hier mein altes Seemannsbuch.« »Das ist ein dänisches. Wir sind hier nicht in Dänemark.« Das dänische Seemannsbuch trug einen anderen Namen, nicht den richtigen Namen Stanislavs. Er ging zur Polizei, sagte seinen richtigen Namen und wollte eine Bescheinigung haben, damit er ein Seemannsbuch bekommen könne. »Hier gemeldet?« wurde er gefragt. »Nein, bin gestern erst angekommen. Mit einem Dänen«, sagte Stanislav. »Dann lassen Sie sich erst Ihren Geburtsschein schicken, sonst können wir Ihnen keine Bescheinigung geben«, sagte die Polizei. Stanislav schrieb nach Posen, um seinen Geburtsschein zu bekommen. Er wartete eine Woche, Der Geburtsschein kam nicht. Er wartete 2 Wochen. Der Geburtsschein kam nicht. Nun schrieb Stanislav einen Einschreibebrief und packte 50 Billionen Mark bei für Unkosten. Stanislav wartete 3 Wochen. Der Geburtsschein kam nicht. Er wartete 4 Wochen. Der Geburtsschein kam nicht. Was kümmert man sich in Polen um den Geburtsschein eines Mannes, der in Deutschland wohnt? Man hat andere Sorgen. Da ist erstmal Oberschlesien und da ist erstmal Danzig. Und wer weiß, wo die Geburt registriert ist. In diesem Kram können wir uns nicht zurechtfinden. Das ist alles nichts für uns. Das Geld, das Stanislav mitgebracht hatte, ein hübsches Päckchen dänischer Kronen, war längst über alle Berge. Berge? Nein, war längst über ganz St. Pauli. In St. Pauli kennt man dänische Kronen und weiß sie zu schätzen. Was willst du machen, wenn da die Mädels sind? Kannst doch nicht gut abwinken. Sieht ja aus, als ob du nicht mehr... Ja, da waren halt die Kronen im... Verhungern und Kohldampf schieben tun nur die Dussel und Idioten, sagte Stanislav. Ein ehrliches Handwerk ernährt immer seinen Mann. Da fiel schon mal eine Kiste auf dem Güterbahnhof aus einem Güterwagen, wo die Tür zu leicht aufging. Muss bloß da sein, wenn sie fällt, und muss sie nicht liegen lassen. Das ist der ganze Witz an der Geschichte, sagte Stanislav. Dann gingen auch schon mal ein paar Zuckersäcke im Hafen auf. Wenn du da mit einem leeren Rucksack gehst, sagte Stanislav, und es geht ganz von allein so ein Zucker- oder Kaffeesack auf und der ganze Brassel rutscht dir in den Rucksack, dann machst du doch nicht den Rucksack los, schüttest den Kaffee wieder aus und gehst deiner Wege. Das wäre ja Gott versuchen. Wenn du den Kaffee wieder ausschüttest und es sieht einer, denkt er gar noch, du hättest ihn gestohlen und er lässt dich hochgehen. Es gab auch Koks. Für die arme, leidende Menschheit muss man ein Herz haben. Da kannst du nicht drum rum. Weißt nicht, wie es dir tun kann, wenn du Koks nötig hast und kannst ihn nicht kriegen. Musst nicht nur immer an dich denken, musst auch mal an andere denken, wenn es dir gut gehen soll. Siehst du, Pipip, ergänzte Stanislav seine Erzählung, jedes Ding hat seine Zeit. Da kommt dann eine Zeit, wo du dir sagen musst, nun trachte aber nach etwas anderem. Das ist der Fehler, dass die meisten nicht zur rechten Zeit sagen können, nun aber runter von der Ella, sonst kommst du nicht mehr raus und die Olle schnappt dich. Und da sagte ich mir, jetzt musst du einen Kasten kriegen und wenn du ihn stehlen sollst, sonst sitzt du fest. Als Stanislav zu dieser Überzeugung gekommen war, ging er wieder zur Polizei und sagte, dass sein Geburtsschein nicht gekommen sei. »Die verfluchten Polacken«, sagte der Inspektor. »Das machen sie aus Niedertracht. Wir werden ihnen schon noch die Hölle heiß machen. Lassen sie nur erstmal die Franzosen in Afrika und die Engländer in Indien und China die Hände voll Dreck haben. Dann werden wir schon was pfeifen.« Stanislav, den die politische Meinung des Inspektors nicht interessierte, der aber aus Höflichkeit zugehört, genickt und mit der Faust auf den Tisch geschlagen hatte, sagte nun, »Wo kriege ich denn nun mein Seemannsbuch her, Herr Inspektor?« »Haben Sie denn nicht schon mal in Hamburg gewohnt?« »Natürlich. Vor dem Kriege.« »Lange?« »Über 1/2 Jahr.« »Gemeldet gewesen?« »Natürlich.« »Welcher Bezirk?« »Hier, in diesem Bezirk, auf diesem Revier.« »Dann gehen Sie nur einmal rasch zur Hauptmeldestelle und lassen Sie sich einen Meldeauszug geben. Dann kommen Sie damit her und bringen Sie 3 Fotografien mit, die ich Ihnen stempeln kann.« Stanislav bekam den Meldeauszug und eilte zurück zu dem Inspektor. Der Inspektor sagte, »Der Auszug ist richtig, wenn ich nur genau wüsste, dass Sie auch der sind, der hier im Auszug genannt ist.« »Das kann ich beweisen. Ich kann ja den Segelmacher Andresen, bei dem ich gearbeitet habe, herbringen. Aber da steht ja ein Wachtmeister, der mich vielleicht noch kennt.« »Ich? Sie kennen?« fragte der Wachtmeister. »Ja. Ihnen habe ich 9 Mark Ordnungsstrafe zu verdanken, die Sie mir eingebracht haben wegen einer Prügelei. Damals hatten Sie noch eine Fliege an der Unterlippe, die Sie jetzt abrasiert haben«, sagte Stanislav. »Ja, jetzt kann ich mich auf Sie besinnen. Richtig, Sie arbeiteten bei dem Andresen. Wir hatten ja noch die Geschichte mit Ihnen. Posen suchte Sie, weil Sie als Junge zu Hause durchgebrannt waren. Wir ließen Sie dann hier, weil Sie ja hier anständig in Arbeit waren.« »Dann stimmt das alles«, sagte nun der Inspektor. »Jetzt kann ich Ihnen die Bescheinigung geben und die Fotografien stempeln.« Am nächsten Tage ging Stanislav mit der Bescheinigung zum Amt. Die Bescheinigung stimmt. Der Inspektor bestätigt, dass er sie persönlich kennt. Aber die Reichsangehörigkeit bezweifeln wir noch. Da steht deutsche Reichsangehörigkeit. Das müssen Sie uns beweisen. Das sagte man ihm auf dem Amt. Ich habe doch in der KM gedient und bin am Skagerrak verwundet worden. Der Beamte zog die Augenbrauen hoch und machte eine Gebärde, als ob von dem, was er jetzt sagen wolle, der Weiterbestand der Erde abhängig sei. Als Sie in der kaiserlichen Marine dienten und am Skagerrak verwundet wurden, wo wir es den scheinheiligen Hunden aber gründlich gegeben haben, da waren Sie deutscher Reichsangehöriger. Das wird nicht in Zweifel gestellt. Aber ob Sie heute noch deutscher Staatsangehöriger sind, das ist von Ihnen zu beweisen. Solange Sie uns das nicht beweisen können, sind wir nicht in der Lage, Ihnen ein Seefahrtsbuch auszustellen. Wo muss ich denn da hingehen? Da müssen Sie zum Polizeipräsidium gehen. Abteilung Staatsangehörigkeit. 38. Stanislav musste doch wieder nach seinem ehrlichen Handwerk sehen, um nicht zu verhungern. Da half nichts. Seine Schuld war es nicht. Arbeit gab es nicht einen Brocken. Alles saugte an der Arbeitslosenunterstützung. Stanislav machte keinen Versuch, sie mitzunehmen. Ehrliches Handwerk war ihm lieber. Es drückt einen so nieder, wenn man immer zwischen Arbeitslosen steht und dort der paar Pfennige wegen halbe Tage in Reih und Glied anstehen und jeden Tag hinlaufen muss. Dann schon lieber schmal machen nachts auf der Straße oder aufpassen, ob nicht jemandem die Brieftasche juckt, sagte Stanislav. Meine Schuld ist es nicht. Hätten die mir ein Buch gegeben, als ich das erste Mal da war, wäre ich längst fort. Ich kriege schon einen Kasten. Auf dem Polizeipräsidium fragte man ihn, »Sie sind in Posen geboren?« »Ja.« »Geburtsschein?« »Hier ist die Quittung vom Einschreibebrief. Schicken keinen.« »Die Bescheinigung von dem Inspektor in Ihrem Revier genügt mir. Es ist nur die Staatsangehörigkeit. Haben Sie für Deutschland optiert?« »Ob ich was habe?« »Ob Sie für Deutschland optiert haben?« Ob Sie, als die polnischen Provinzen abgegeben werden mussten, vor einer deutschen zuständigen Behörde die Erklärung persönlich zu Protokoll gegeben haben, dass Sie deutscher Staatsangehöriger bleiben wollen? Nein, sagte Stanislav. Das habe ich nicht getan. Davon habe ich gar nichts gewusst, dass man das tun müsse. Ich habe geglaubt, wenn ich Deutscher einmal bin und nichts anderes werde, dass ich dann auch Deutscher bleibe. Ich war doch in der KM und habe Skagerrak mitgekämpft. Damals waren Sie Deutscher. Damals gehörte die Provinz Posen noch zu Deutschland. Wo waren Sie denn, als die Optionen gemacht werden mussten? Auf großer Fahrt, draußen. Da hätten Sie zu einem deutschen Konsul gehen müssen und dort Ihre Option zu Protokoll geben müssen. Aber ich habe doch gar nichts davon gewusst, sagte Stanislav. Wenn man draußen fährt und hat seine verfluchte, schwere Arbeit, dann hat man keine Zeit, an solche dummen Sachen zu denken. »Hat Ihnen denn Ihr Kapitän nichts gesagt?« »Ich fuhr einen Dänen.« Der Beamte dachte eine Weile nach und sagte dann, »Da ist nichts mehr zu wollen. Sind Sie vermögend? Haben Sie Landbesitz oder Hausbesitz?« »Nein, ich bin Seemann.« »Ja, wie gesagt, da ist nichts mehr zu wollen. Alle Fristen, sogar die Versäumungsfristen, sind abgelaufen.« Und Sie können sich nicht einmal berufen darauf, dass Sie irgendwo durch höhere Gewalt gehindert worden seien zu optieren. Sie waren nicht schiffbrüchig in irgendeinem Lande, das außerhalb des üblichen Verkehrs liegt. Sie konnten zu jeder Zeit einen deutschen Konsul oder den Konsul einer anderen Macht, der uns vertrat, aufsuchen. Die Aufforderung zur Option ist in der ganzen Welt bekannt gemacht worden. Und das ist wiederholt geschehen. Wir kommen nicht dazu, Zeitungen zu lesen. Deutsche sieht man nicht und andere versteht man nicht. Und wenn man eine Zeitung wirklich mal kriegt, da steht es dann nicht drin, weil das nicht in jede Nummer eingesetzt wird. Ich kann nichts machen, Koslowski. Es tut mir leid. Ich möchte Ihnen ja gerne helfen, aber ich habe nicht die Vollmacht. Sie können sich noch an das Ministerium wenden, aber das dauert lange. Und ob Sie Erfolg haben, ist noch sehr fraglich. Die Polen kommen uns in keiner Weise entgegen. Warum sollen wir dann Ihre Stuben reinfegen? Vielleicht kommt es noch so weit, dass Sie in Polen alle, die für Deutschland optiert haben, ausweisen. Und dann tun wir das natürlich auch. Überall erzählte man dem armen Stanislav politische Ansichten, anstatt ihm ernsthaft zu helfen. Wenn ein Beamter jemand nicht helfen will, so sagt er, er möchte ja so gerne helfen, aber er habe keine Macht und keine Vollmachten. Wenn man aber laut mit einem Beamten spricht oder ihn nachdenklich ansieht, dann kommt man ins Gefängnis, wegen Beleidigung eines Staatsbeamten und wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt. Dann ist er plötzlich der Staat selbst, ausgerüstet mit allen Vollmachten und allen Gewalten. Sein Bruder spricht das Urteil und sein anderer Bruder schließt einen in die Zelle oder schlägt einem den Knüppel über den Schädel. Was ist der Wert des Staates, wenn er dir nicht helfen kann in deinen Nöten? »Ich kann Ihnen nur den einen Rat geben, Koslowski«, sagte der Beamte, während er mit dem Stuhle rückte. »Gehen Sie zum polnischen Konsul. Sie sind Pole. Der polnische Konsul muss Ihnen einen polnischen Pass ausstellen. Dazu ist er verpflichtet. Sie sind in Posen geboren. Wenn Sie den polnischen Pass haben, dann können wir eine Ausnahme hier machen und Ihnen, weil Sie hier ortsansässig sind und auch schon früher hier gewohnt haben, ein deutsches Seemannsbuch ausstellen. Das ist alles, was ich Ihnen raten kann.« Stanislav ging am nächsten Tage zum polnischen Konsul. »Sie sind in Posen geboren?« »Ja, meine Eltern wohnen noch da. Haben Sie in Posen oder in einer der Provinzen, die von Deutschland, Russland oder Österreich abgetreten werden mussten, zur Zeit der Abtretung gewohnt?« »Nein, ich fuhr auf See.« »Was Sie taten und wo Sie fuhren, will ich jetzt noch nicht wissen.« »Stanislav, da war der richtige Zeitpunkt, ihn über die Barriere zu ziehen.« »Weiß ich, Pipip, aber ich wollte doch erst den Pass haben. Dann hätte ich ihm eine auf die Nase gesetzt, eine Stunde ehe mein Schiff abging.« »Haben Sie bei einer polnischen Behörde innerhalb Polens, die hierfür zuständig war, innerhalb der vorgeschriebenen Frist persönlich zu Protokoll gegeben, dass Sie Pole bleiben wollen?« »Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich in den letzten Jahren nicht in Posen oder in Westpreußen war.« »Das ist keine Antwort auf meine klare Frage. Ja oder nein?« »Nein.« »Haben Sie vor einem rechtmäßig bestallten polnischen Konsul im Auslande, der ausdrücklich bevollmächtigt war, Willenserklärungen solcher Art anzunehmen, persönlich zu Protokoll gegeben, dass Sie polnischer Staatsangehöriger bleiben wollen?« »Nein.« »Was wollen Sie denn dann hier? Sie sind Deutscher. Scheren Sie sich zu den deutschen Behörden. Und belästigen Sie uns nicht mehr!« Stanislav erzählte das nicht kochend, sondern sehr traurig, weil er aus Gründen anderer Art dem Konsul nicht seine Meinung nach Seemannsart hatte sagen können. »Sieh mal einer an«, sagte ich, »was diese neuen Staaten sich leisten. Das ist schon allerhand. Die werden es noch weit bringen. Du solltest nur mal sehen, wie weit es Amerika auf diesem Gebiete schon gebracht hat und wie es sich abrackert, es noch viel weiter zu bringen und das muffigste und verstaubteste preußisch-kaiserliche Beamtenhirnchen an Muffigkeit und Beschränktheit zu übertrumpfen. Geh mal nach Deutschland oder nach Polen oder nach England oder nach Amerika und hilf mal deiner Ella mit Rotwein und Zimt und Nelken aus der Apfelsauce. Da hast du gleich ein Jahr weg, dass es nur so hagelt. Der Staat darf keinen Menschen verlieren. Wenn du aber ausgewachsen bist, dann will dich keiner haben. Du hast ja kein Vermögen, keinen Landbesitz, keinen Hausbesitz. Da geben die Staaten Millionen an Dollar aus, halten Tausende von Vorträgen, machen Filme und drucken Bücher, damit die Jungen nicht in die Fremdenlegion gehen sollen. Aber wenn ein Junge kommt und hat keinen Pass, geben sie ihm einen Tritt in den Hintern. Dann muss er in die Fremdenlegion oder, was viel schlimmer ist, aufs Totenschiff. Das Volk, das zuerst die Pässe aufheben und den Zustand wieder herbeiführen wird, der vor dem ersten Freiheitskriege 1914-18 war und der niemand schadete und allen das Leben erleichterte, das Volk, das zuerst diese Tat vollführt, wird den Toten der Totenschiffe das Leben zurückgeben und den Besitzern der Totenschiffe den Spaß verderben.« »Möglich«, sagte Stanislav. »Von der Eurike kommt keiner mehr runter. Wie es heute ist, nicht. Er hat nur eine Aussicht, wenn sie abrutscht und man rutscht nicht mit ab. Aber so sicher ist das auch nicht. Man kann leicht auf einer anderen Eurike landen.«